Ein deutsches Märchen. Der neidische Nachbar. Es war einmal in dem kleinen Dorf Grey Monta ein altes Paar, Richard und Marie. Richard und Marie hatten keine Kinder, aber sie hatten einen süßen kleinen Hund, genannt Romeo. Romeo, komm her jetzt. Das Essen ist fertig. Romeo mochte das alte Paar sehr gerne und blieb immer an ihrer Seite. Er ist ein kleines Bündel Freude, nicht wahr? Ja, das ist er. Eines Tages, als Richard in seinem Garten arbeitete, mit Romeo, wie immer, bemerkte er in der Nähe etwas Ungewöhnliches. Romeo schnüffelte und kratzte an einer Stelle in der Nähe. Was ist das, Romeo? Sofort rannte Romeo zu seinem Herrn, bellte laut und kehrte wieder an den Ort zurück, an dem er gekratzt hatte. Richard fragte sich, was da sein könnte, holte einen Spaten und folgte, wohin ihn der Hund führte. Romeo sprang herum und bellte laut, bis der Lärm Marie auch neugierig gemacht hatte. Eifrig begann Richard zu graben und sehr bald stieß der Spaten auf etwas. Oh Mann, sieht so aus, als hätten wir etwas gefunden. Er beugte sich vor und zog eine große Kiste heraus. Als er sie öffnete, fiel ihm die Kinnlade runter, denn die Box war mit glänzenden Goldstücken gefüllt. Meine Güte, träume ich etwa? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich träume definitiv nicht. Das ist echt. Unser kleiner Romeo hier hat uns Glück gebracht. Wir sind reich. Romeo bellte und sprang vor Freude. Die Box war so schwer, dass Marie helfen musste, sie hineinzutragen. Tage vergingen und Romeo bekam alles, was ein Hund am liebsten isst. Und die Kissen, auf denen er lag, waren für einen Prinzen geeignet. Er hatte eine schöne Zeit für sich allein, bis zu jenem Tag. Rousseau, der neidische Nachbar, erfuhr von Richard und Maries neu gefundenen Vermögen und machte einen Plan, Romeo heimlich zu fangen. Ich brauche diesen kleinen Hund sowieso. Heute Abend, wenn das alte Paar schläft, werde ich den Köter mit Keksen locken und ihn fangen. Und genau wie er es geplant hatte, schlich sich Rousseau nachts in das Haus des alten Paares. Richard und Marie schliefen tief und der kleine Romeo spielte mit einem Ball, als die Tür aufging. Romeo blickte auf und sah einen köstlichen Keks in der Tür liegen. Er sprang auf und rannte zur Tür. Sofort packte er den Keks mit dem Mund und kaute fröhlich dran. Aber der arme Romeo wusste nicht, dass der Keks einen Schlaftrunk enthielt. Sobald er ihn aufgegessen hatte, fiel er zu Boden und wurde ohnmächtig. Der Hund gehört jetzt mir. Als er das sagte, nahm er den kleinen Romeo und verschwand in der Dunkelheit der Nacht. Am nächsten Morgen, als Richard und Marie aufwachten, bemerkten sie, dass Romeo nirgendwo im Haus war. Sie begannen nach ihm zu suchen. Oh Romeo, Romeo, wo bist du, Kleiner? Wo bist du, mein kleines Bündel Freude? Aber Romeo war nirgendwo zu finden. Als sie in den Garten gingen und nach ihm suchten, rief Rousseau von der anderen Seite des Zauns. Was ist passiert, Nachbar? Warum siehst du so traurig aus? Rousseau, wir können unseren Hund nicht finden. Hast du ihn gesehen? Oh, leider nein. Vermutlich wird er aus dem Haus gelaufen sein, um einen Schmetterling zu jagen, mit dem ich ihn oft spielen sehe. Er wird nicht weit gegangen sein, Richard. Lass uns sofort gehen und ihn holen. Du hast recht. Lasst uns nach ihm suchen. Richard und Marie gingen hinaus und suchten nach ihm. Rousseau sah dies als die richtige Zeit an und ging schnell in sein Haus und kam mit Romeo heraus. Du kleiner Teufel, du hast mich die ganze Nacht gestört. Sei jetzt ein wenig nützlich und hilf mir, einige Schätze in meinem Garten zu finden. Er setzte Romeo ab, hielt ihn aber an der Leine. Wage es ja nicht daran zu denken, wegzulaufen. Der arme Romeo begann auf dem Boden zu schnüffeln und blieb bald an einer Stelle stehen, an der er zu bellen begann. Ah, guter Junge. Ich hoffe, der Schatz ist mehr als der von Richard. Mit diesen Worten begann er im Boden zu graben und fand bald eine große Kiste. Freute sich zog sie heraus und öffnete sie und fand sie zu seinem Glück gefüllt mit Goldmünzen. Du kleiner Hund, ganz prima, jetzt lasse ich dich gehen. Er löste die Leine von seinem Halsband und setzte ihn auf die andere Seite des Zauns. Lauf rein und deine Eltern werden bald zu Hause sein. Romeo lief sofort ins Haus. Rousseau nahm die Kiste mit Gold und lächelnd ging er in sein Haus. Als Richard und Marie traurig und niedergeschlagen zurückkamen, kam Romeo bellend heraus und rannte auf sie zu. Oh, du bist hier. Er ist wieder da. Wo warst du denn, Romeo? Wir haben uns solche Sorgen um dich gemacht. Marie trug ihn in ihren Armen und das alte Paar ging glücklich ins Haus. Später an diesem Tag ging der noch gieriger gewordene Rousseau wieder zum Haus des alten Paares. Ich bin froh, dass er wieder da ist. Der Hund sieht etwas erschüttert aus. Darf ich mit ihm spazieren gehen? Oh, das wäre wunderbar. Romeo, willst du einen Spaziergang machen? Doch plötzlich trat Romeo vor und sprach zu Rousseaus Überraschung. Ich werde mit diesem Mann nirgendwo hingehen. Er ist gemein. Rousseau war schockiert. Er trat einen Schritt zurück und sah Richard an. Was ist los, Rousseau? Warum siehst du so entsetzt aus? Dein Hund kann reden? Richard und Marie sahen sich amüsiert an. Denn für sie bellte Romeo nur. Sie konnten ihn nicht sprechen hören. Was? Wovon redest du denn da? Dieser kleine Teufelshund hat gerade gesprochen. Wenn du mit Sprechen meinst, dass er bellt, das hat er. Alle Hunde tun das. Romeo bellte und Rousseau sah ihn neugierig an. Ich schwöre, er hat gesprochen. Geh nach Hause, Rousseau. Ich denke, du bist etwas neben der Kappe. Schlaf dich aus und sobald du dich ein wenig besser fühlst, kannst du mit Romeo spazieren gehen. Rousseau nickte und kratzte sich am Kopf. Er ging nach Hause. Am nächsten Morgen kam er wieder zurück. Seid gegrüßt, Richard und Marie. Entschuldigung für mein Verhalten gestern. Wo ist der kleine Kerl? Lass mich mit ihm spazieren gehen. Oh, sicher. Ich bin froh, dass es dir besser geht. Romeo, komm her, Junge. Romeo kam rennend in den Raum und blieb in der Nähe von Richard stehen. Oh, dieser grausame Mann, nicht schon wieder. Entsetzt fiel Rousseaus Unterkiefer. Was? Was ist passiert, Rousseau? Was passiert ist? Dein Hund hat gerade wieder gesprochen. Richard und Marie sahen sich verwirrt an. Romeo bellte. Rousseau, mein Nachbar, ich denke, du musst zum Arzt gehen. Wie kann denn ein Tier sprechen? Er hat wirklich gesprochen. Ihr steckt da zusammen drin. Das ist ein magischer Hund. Ich weiß, es ist verantwortlich für dein ganzes Vermögen. Und jetzt weiß ich, dass er auch sprechen kann. Wo hast du diesen magischen Hund her? Ich will es wissen. Rousseau, er ist nur ein kleiner Hund, keine magische Kreatur. Und ja, er hat uns geholfen, den Schatz zu finden. Aber das war einfach nur Glück. Er hat es nie wieder getan. Das ganze Dorf weiß es. Oh, da liegst du falsch. Was meinst du damit? Ich werde es dir zeigen, aber nicht solange ich allein bin. Ich werde den Dorfvorsteher mitbringen und dich vor ihm entlarven. Das ganze Dorf wird wissen, dass ihr böse Magier seid, die in diesem Dorf Hexerei betreiben. Und ich werde diesen magischen Hund für mich selbst haben. Ich werde zurückkommen. Als sie aus ihrem Haus ging, sahen sich Richard und Marie schockiert an, denn sie dachten, ihr Nachbar würde den Verstand verlieren. Später am selben Tag kehrte er mit dem Dorfvorsteher Shiro in ihr Haus zurück. Rousseau stand auf ihrer Veranda und schrie. Kommt heraus, ihr bösen Magier! und bringt auch diesen bösen Hund mit. Ich bin hier, um dich vor Mr. Shiro zu entlarven. Rousseau schrie so laut, dass sich auch ein paar andere Dorfbewohner versammelten, als Richard und Marie aus ihrem Haus kamen. Da sind sie ja, die bösen Magier. Sie praktizieren Hexerei in unserem Dorf. Herr, du musst sie sofort hier rausschmeißen. Herr Shiro, ich glaube, Rousseau verliert jetzt wirklich den Verstand. Wir sollten ihn schnell zu einem Arzt bringen. Genug von deinen Taten. Ich werde dich bloßstellen. Rousseau, du hast besser einen klaren Beweis für deine Behauptung. Ich kenne Richard und Marie seit Jahren und sie sind die anständigsten Menschen in unserem Dorf. Den Anstand spielen sie doch immer nur, mein Herr. Und ja, ich habe einen soliden Beweis. Nun wandte er sich an Romeo. Sag sofort etwas. Na los doch, sprich! Was soll ich denn sagen? Haha, haha! Sehen Sie? Na also, muss ich noch etwas beweisen? Herr Shiro sah ihn verwirrt an. Die Dorfbewohner tauschten auch verwirrte Blicke untereinander aus. Wovon redest du jetzt, Rousseau? Der Hund. Ich rede von dem sprechenden Hund. Ihr habt ihn gerade sprechen gehört, nicht wahr? Ich hörte ihn nur bellen. Was? Wie ist das möglich? Wütend wandte er sich den Dorfbewohnern zu. Ihr habt ihn sprechen gehört, oder nicht? Ich habe ihn nur bellen gehört. Ja, ich auch. Ich denke, Richard hat recht. Rousseau hat den Verstand verloren. Nein, habe ich nicht. Dieser Hund hier half ihnen, einen Schatz zu finden. Es ist ein Zauberhund. Wir alle wissen davon. Aber das war nur ein Zufall und der starke Geruchssinn eines Hundes. Oh, ist das so? Rousseau sagte dies und erklärte weiter, wie er Romeo gefangen genommen hatte und ihn dazu gebracht hatte, in seinem Garten eine Kiste voller Gold zu finden. Was? Du hast meinen Romeo entführt. Du warst es also. Das ist inakzeptabel, Rousseau. Ich werde dich aus dem Dorf werfen lassen. Oh, noch nicht, Herr Dorfvorsteher. Der Punkt ist nicht, dass ich den kleinen Teufel entführt habe, sondern dass er mir geholfen hat, einen anderen Schatz zu finden. Siehst du, der Hund ist ein magisches Wesen. Er kann unbegrenzt Schätze finden. Beweise es. Zeige uns die Box voller Gold. Oh ja, das werde ich. Als er das sagte, stellte er seinen Sack ab und nahm die Kiste heraus, die er in seinem Garten gefunden hatte. Passt gut auf, Leute, denn ich bin dabei, eine Kiste voller Goldmünzen zu enthüllen. Als er das sagte, öffnete er die Kiste und fand zum größten Entsetzen heraus, dass sie nur voller Sand war. Was? Das ist unmöglich. Genug! Du hast nicht nur unsere ganze Zeit verschwendet, du hast auch den Ruf von Richard und Marie in Gefahr gebracht. Und außerdem hast du ihren kleinen Hund entführt. Hiermit erkläre ich, dass du aus Greymonter verbannt bist und nie wieder einen Fuß in dieses Dorf setzen wirst. Aber... Kein Wort mehr aus deinem Mund. Pack deine Sachen und geh jetzt, sonst werde ich gezwungen sein, die Dorfschützer zu rufen. Mit hängendem Kopf ging Rousseau weg. Herr Shiro ging zu Richard und Marie. Ich bedauere dieses unangemessene Verhalten. Aber keine Sorge, denn Rousseau wird euch und alle anderen in diesem Dorf nie wieder belästigen. Ich werde dafür sorgen, dass er weit, weit weggeschickt wird. Danke, Herr Shiro. Ihre Führung ist es, was uns alle sehr sicher macht. Herr Shiro lächelte und beugte sich vor, um Romeo den Kopf zu streicheln. So ein bezaubernder Hund. Wie um alles in der Welt kann man denken, dass er zaubern kann. Rousseau wurde aus dem Dorf geschickt und Romeo lebte glücklich mit Richard und Marie und sorgte dafür, dass kein Schaden auf sie zukam. Und was das alte Paar betraf, sie haben nie erfahren, dass ihr Hund wirklich ein besonderer war.